und gilt heute noch als Rachegrat der Freimaurer. Endlich folgt der Großinquisitor Kommandeur, 31. Grad, der erhabene Fürst des königlichen Geheimnisses, 32. Grad, und der souveräne Generalgroßinspektor, 33. Grad. Diese prunkvollen Titel mögen auf den unbefangenen Laien lächerlich wirken. Brave deutsche Freimaurer haben sich oft genug über diesen Schwindel entrüstet und ihn mit der Lauge ihres Spottes übergossen. Es nützt nichts. Die gerade mit den hoheitsvollen Titeln bestehen und werden angewendet, wie das ganze System, das an der Spitze der Großlogen oder Großoriente von Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und der mittel- und südamerikanischen Großoriente marschiert, das aber überdies auch in England, Schottland, Irland, Belgien, Ungarn und in Nordamerika neben den Großlogen und Großorienten besteht. Dr. Otto Henne am Rhön meint allerdings, dass die meisten dieser Grade keinerlei Daseinsberechtigung haben und will nur den 18. und 30. Grad gelten lassen, weil sie allein mit wirklichen Gebräuchen verbunden seien. Aber Henne am Rhön ist eben nur ein Meister vom Stuhl. Er gehört den unwissenden blauen Logen an, die mit ihrem rührenden Kinderblick in die Welt schauen und von dem, was um sie vorgeht, anscheinend wirklich keine Ahnung haben. Er wundert sich zwar sehr darüber, dass der Kongress des schottischen Ritus in Lausanne 1875 von dem pomphaften Titel auch nicht ein Jota gestrichen habe, er versichert uns aber in einem Atem, dass in Wahrheit gar nicht 33 Grade, sondern bloß 5 oder höchstens 7 bestehen. Die Franzosen freilich wissen es besser, warum sie ihre 33 Grade beibehalten haben und hüllen sich als kluge Leute in Nacht und Schweigen. Die schottische Lehrart wird übrigens durch zwei andere Gründungen französischen Ursprungs übertroffen, die ebenfalls bis auf den heutigen Tag bestehen. Den freimaurerischen Ritus von Misraim, das ist der hebräische Name für Ägypten, und den ganz ähnlichen Ritus von Memphis. Der erstgenannte orientalische Orden wurde von dem jüdischen Armeelieferanten Michal Benaride und seinen zwei Brüdern gegründet. Die Sage von seinem Alter ist zu lächerlich, um erwähnt zu werden. Die Lehren werden in 4 Serien, 17 Klassen und 90 Graden mit äußerst hochtrabenden Titeln mitgeteilt. Selbstverständlich nur gegen bar, nach dem Preis darf man sich natürlich nicht erkundigen. Dafür besitzt aber dieser Orden neben seinem sichtbaren Oberhaupt, dem souveränen Fürsten, noch einen unbekannten, unsichtbaren Großmeister. Im Jahre 1898 arbeiteten 10 Logen nach dieser Lehrart. Der ganz ähnliche Ritus von Memphis, der sich ebenfalls Freimaurerorden nennt und natürlich ebenfalls uralten Ursprungs ist, wurde in Wirklichkeit von einem gewissen Samuel Honis, der auch kein Christ gewesen sein durfte, aus Kairo nach Frankreich gebracht. Samuel Honis verteilte seine Geheimnisse in 7 Klassen und 95 Graden, deren oberster souveränes Sanktuarium genannt wurde. Die Lehre des Ordens ist ein Wandelgang durch alle Mysterien und Geheimbünde der Geschichte. Später schränkte er seine Grade auf 33 ein, erhielt daraufhin vom französischen Großorient die Anerkennung und fand sogar in Deutschland Eingang und Anhänger. Nun kann man freilich sagen, das sind bloße Schwindelgründungen, um Geld zu reißen, sie verdienen daher keine weitere Beachtung. Aber gibt es denn nicht andere, hochgeachtete Freimaurerorden, deren geschichtlicher Entwicklungsgang ebenfalls dunkle Punkte in Menge aufzuweisen hat? Wie steht es denn beispielsweise mit dem schwedischen System? Begründet wurde es vom Kanzleirat Karl Friedrich Eckleff, der aufgrund eines Freibriefes unbekannter Herkunft 1756 in Stockholm ein Kapitel errichtete, das er als Vikar Salomos leitete. Später verkaufte er seine Rechte dem König von Schweden und seit dieser Zeit ist der jeweilige König von Schweden Großmeister und der Kronprinz Landesgroßmeister. Das schwedische System wurde von dem Feldarzt Ellenberger, der durch Adoption den Namen von Zinnendorf annahm, auch in Deutschland 1766 eingeführt und besteht mit einigen Abweichungen in der von Zinnendorf gegründeten großen Landesloge von Deutschland auch heute noch. Das Protektorat bekleidete seit 1860 der König von Preußen, später der Kronprinz Friedrich Wilhelm, der Kaiser Friedrich III., der es jedoch niederlegte, als die Ordensleitung sein Verlangen nach genauer Prüfung der geschichtlichen Ansprüche mit abweisendem Widerstand beantwortete und alle Reformvorschläge kalt lächelnd zurückwies. Bloß die Templerfabel, nämlich die Lehre, dass die Freimaurer sich von den Tempelrittern herleitete, ließ man 1880 fallen, sonst nichts. Doch kehren wir, ohne uns mit der großen Landesloge von Deutschland näher zu beschäftigen, zum schwedischen System als solchem zurück. Betrachten wir es genauer, es ist in 3 Abteilungen gegliedert, nämlich